Töchter verlassen nun dies fruchtbare Land. Wir kreuzen bald tiefblaue Gewässer, bis Freund und Heim uns wieder fand. Singen dabei Shanties und Lieder und sagen, lebt wohl nun Freunde hier, denn bald schon lichten wir die Anker, zu dir mein Hamburg fahren wir. Kehren heim, kehren heim, kehren heim über das Meer, kehren heim zu dir mein Hamburg, kehren heim mein Land zu dir. Ostwärts, ostwärts, immer ostwärts, wo stets aufgehen wird die Sonne. Wir fahren immer weiter ostwärts, wo diese Reise einst begann. Kehren heim, kehren heim, kehren heim über das Meer. Kehren heim zu dir, mein Hamburg. Kehren heim, mein Land zu dir. Vor Kap Horn am Wintermorgen wir setzten Segel in Eis und Schnee. Da pfeift der Decksmann, macht euch kein Sorgen, heißt nur die Segel und lasst sie gehen.